Hey friends. Hallo Freunde. I want to talk about our relationship with God. Ich möchte heute über die Beziehung mit Gott sprechen. Do you know, God is not your Santa Claus. Wisst ihr, Gott ist nicht euer Weihnachtsmann. But the crazy thing is, many Christians treat God just like Santa Claus. Aber das Verrückte ist, viele Christen behandeln Gott, wie er dieser Weihnachtsmann wäre. The two things that set my heart. Da gibt es zwei Dinge, die mein Herz traurig werden lassen. Erstens. Add Jesus as an extra into your life. Wenn wir Jesus wie ein Extra in unser Leben hinzufügen. Aber er ist nicht ein Extra, er ist alles. Und zweitens. To relate to God based on what we can get from him. Wenn wir mit Gott in Beziehung treten, basiert auf was wir von ihm kriegen können. That's very sad. Und wisst ihr, das ist so traurig. God is not the guy that you relate to get something from. Weil Gott ist nicht der, mit dem wir in Beziehung treten, um etwas God zu kriegen. Sondern er möchte, dass wir mit ihm in Beziehung treten, um ihn von ganzem Herzen zu lieben. Ist unglaublich, wie viele Christen mit Gott in Beziehung treten, aufgrund von was sie von ihm kriegen. I need a healing. Let's turn to God. Ich brauche Heilung, ich wende mich Gott zu. I need provision. Let's turn to God. Ich brauche Versorgung, ich wende mich Gott zu. I need my broken marriage to be fixed. Let's turn to God. Meine Ehe ist kaputt und ich möchte sie wieder in Ordnung bringen. Ich wende mich Gott zu. Já resolvido. Vamos virar para Deus. So suddenly God doesn't determine the relationship anymore, but my problems do. Auf einmal ist es nicht mehr Gott, der diese Beziehung bestimmt, sondern meine Probleme. Was sind meine Probleme? When I have a need, I come close to God. Wenn ich ein Bedürfnis habe, nähere mich Gott. When I don't have a need. Aber wenn ich kein Bedürfnis habe, dann denke ich nicht mal an ihn. Friends, what kind of a relationship is that? Aber Freunde, was ist denn das für eine Beziehung? I really need you to understand. Ich möchte, dass ihr etwas versteht. A very simple principle. Und zwar ein ganz einfaches Prinzip. You were not created to get stuff from God. Ihr seid nicht erschaffen worden, um Dinge von Gott zu kriegen. For him. Sondern ihr seid für ihn geschaffen worden. Schau. Does God want you to have everything amazing? Will Gott, dass du alles wunderbar hast im Leben? Of course. Ja, klar. God created the Garden of Eden for us, a perfect paradise. Gott hat den Garten Eden für uns als perfektes Paradies geschaffen. Everything ready. Alles war bereit. Then he created man. Und dann hat er Menschen erschaffen. Why? Wieso? He wanted men to live in abundance. Er wollte, dass die Menschen im Überfluss leben. Men to live in prosperity. Er wollte, dass die Menschen im Wohlstand leben. Men to enjoy the goodness of God. Er wollte, dass die Menschen die Güte Gottes genießen. Yes, yes, yes. Auf jeden Fall, klar. The Bible says God gives us all things for our enjoyment. Und die Bibel sagt, dass Gott uns alles gibt, dass wir es genießen können. The problem is if we twist things around and we think God is here so we can get things from him. Aber das Problem ist, wenn wir alles umdrehen und denken, dass Gott einfach da ist, damit wir Dinge von ihm kriegen können. Look how simple this is. Schau, wie einfach das ist. Kolosser 1,15 sagt uns, Jesus, is the image of the invisible God. Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Denn Gott, den wir nicht sehen können, der ist nur in Jesus zu finden. Und dann sagt er im Vers 16, alles, die Mächte und Gewalte und Herrschaften, das Sichtbare, das Unsichtbare, alles ist von ihm und für ihn erschaffen worden. You were not created to get stuff from him, you were created for him. Und du bist auch nicht erschaffen worden, um Dinge von ihm zu kriegen, sondern für ihn. For intimacy, my friend, not to get stuff. Du bist erschaffen worden, um Intimität mit ihm zu haben, nicht um Dinge zu kriegen. It says in 2 Corinthians 5, verse 15. So only few people know that. Und wisst ihr, die Bibel sagt in 2 Korinther 5, 15 und wenig Leute wissen das. Only few people know that. Wieso wissen das wenige Leute? Weil eines Tages habe ich diese Frage auf Instagram gestellt und keiner konnte mir antworten. Ich habe diese Frage gestellt. Why did Jesus bring salvation to you? Wieso hat Jesus dir Rettung gebracht? It was crazy. Und es war unglaublich. The answer was all about me. Also weil die Antworten gehen alle über mich. That's me. Um mich zu segnen. Um mir ein gutes Leben zu geben. Me. Mir, ich. And I told them. Und ich habe ihnen gesagt, nein. 2. Korinther 5, 15 sagt uns das. Und für alle ist er gestorben. For what reason? Wieso? Für so was? That. Damit die. So that. Damit die. Those who live no longer live for themselves. Welche leben, nicht mehr sich selbst leben. Live for him who died for them. Sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. The reason of existence is relationship and not stuff. Der einzige Grund für deine Existenz ist Beziehung und nicht Dinge. Wenn du mit Gott in Beziehung triffst, basiert auf was du von ihm kriegen kannst, wird nie eine Zufriedenheit in deinem Leben sein. Oder nur eine oberflächliche Zufriedenheit. Aber da ist alles, was es gibt. Deep and real satisfaction. Aber tiefe und echte Zufriedenheit has nothing to do with what you get, but with how you relate to him. Wird nichts zu tun haben mit was du bekommst, sondern mit wie du mit ihm in Beziehung trittst. I've been thinking for the last maybe 2 months about the universal law of sowing and reaping. Ich habe diese letzten 2 Monate über das Gesetz vom Säen und Ernten nachgedacht. People said to me, "Right, in the new covenant, sowing and reaping is not for us anymore." Und die Leute haben mir gesagt, ja, aber Reinhard, im neuen Bund ist doch dieses Gesetz vom Säen und Ernten nicht mehr gültig. Und ich habe darüber studiert und nachgedacht und schaut mal. The whole world runs on this universal law of sowing and reaping. Die ganze Welt funktioniert mit diesem Gesetz von Säen und Ernten. The moment this law would stop working, life would stop. Weil im Moment, wo dieses Gesetz nicht mehr funktionieren würde, würde alles aufhören. In ganz kurzer Zeit. See this handsome young man? Seht ihr diesen jungen, hübschen Mann? Wisst ihr, wieso, dass er da ist? He's here because the law of sowing and reaping works. Er ist da, weil dieses Gesetz vom Säen und Ernten funktioniert. Sowing and reaping has nothing to do with money. Forget that. Ihr müsst nicht denken, dass Säen und Ernten nur mit Geld zu tun hat. Vergesst das. The whole world runs on this. Aber die ganze Welt funktioniert mit diesem Prinzip. Father planted a seed in the womb of his mother. That's why he's here. By then, sein Vater hat den Samen im Leib seiner Mutter gepflanzt und deshalb ist er jetzt da. Even the beef you eat. Sogar das Rindfleisch, das du isst, will not be there anymore if the law of sowing and reaping stops working. Wäre nicht mehr da, wenn das Gesetz von Säen und Ernten nicht mehr funktionieren würde. The bull planted a seed in the womb of the cow and another baby cow was born and you had your beef. Der Stier hat den Samen ins Mutterleib von der Kuh gelegt und dann ist das Kalb geboren worden. Jetzt kannst du das Rindfleisch essen. Und wenn das nicht mehr so funktionieren würde, dann würdest du in der Kürze kein Rindfleisch mehr essen. Oder das Reis, das du isst. Und die Bohnen, die du isst. Und die Kartoffel, die du isst. Oder den Zucker, den du isst. Planted and reaped. Wurden gesät und geerntet. Gesät und geerntet. Whole universe works on that law. Das ganze Universum funktioniert mit diesem Gesetz. Aber hört mir zu. Paulus sagt, irrt euch nicht. Denn Gott lässt sich nicht verspotten. Whatever a man sows, that he will reap. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. He doesn't talk about money at all. Er redet da überhaupt nicht von Geld. He says, er sagt, if you sleep, if you sow in the flesh, you will reap destruction. Er sagt, wenn ihr auf Fleisch sät, dann werdet ihr den Untergang ernten. I have a question. Ich habe eine Frage. What do you sow in your relationship with God every day? Was säst du in die Beziehung mit Gott jeden Tag? Oh, I can use God to get. Ah, ich kann Gott gebrauchen, um dies oder jenes zu kriegen. You're gonna reap what you sow. Du wirst das ernten, was du gesät hast. How about sowing this? Und was wäre, wenn du so säen würdest? Ich möchte einfach lieben. Und ich möchte einfach geliebt sein. Und das ist alles, was ich möchte. In dieser Beziehung, wenn ich nichts anderes kriegen könnte als das, dann wäre das okay. Ich möchte einfach lieben und geliebt sein. Was auch immer du in deine Beziehung mit Gott hineinsäst, ist, was du ernten wirst. Wenn du Intimität säst, dann wirst du Intimität ernten. Wenn du säst, ich möchte Dinge bekommen, dann wirst du zwar Dinge bekommen, aber dein Herz wird leer bleiben und ohne Zufriedenheit. Und wie trittst du mit Gott in Beziehung? Put Santa Claus retired. Schick den Weihnachtsmann in die Rente. You relate to him as the lover, your creator, the one who is above all things. You see how? Und tritt mit ihm in Beziehung als der Liebhaber, der Schöpfer, der über allem ist. Who just wants to love and be loved. Der einfach lieben will und geliebt sein will. Und das möchte er. Something that you have to understand. Und wisst ihr, da gibt es etwas, das ihr verstehen müsst. Gave man free will. Gott gab den Menschen einen freien Willen. Why? Wieso? I believe one of the primary reasons is this. Ich glaube, einer der wichtigsten Gründe ist dies. Because God wants you to choose to love him. Weil Gott wollte, dass du dich entscheidest, ihn zu lieben. God in his power. Gott in seiner Macht. Forces every person in this world to love him. Er könnte alle dieser Welt zwingen, ihn zu lieben. That's not what he wants. Aber das will er nicht. He wants you to choose to relate to him on the basis of love and not on the basis of stuff. Er möchte, dass du dich entscheidest, mit ihm in Beziehung zu treten, basiert auf der Liebe und nicht, was du von ihm möchtest. Und deshalb sähe richtig und du wirst richtig ernten. Okay, danke.